Dies sind die aktuellen Themen. Dachstuhlbrand in Lese, Holtorf hofft auf Ortsumgehung und Nienburger Jungs verteidigen Titel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler. Guten Morgen. Zu einem Dachstuhlbrand in Lese wurden die Feuerwehren in der Neujahrsnacht gerufen. Die Feuerwehren waren mit 76 Einsatzkräften vor Ort. Mit Atemschutzgeräten drangen die Einsatzkräfte in den Spitzboden vor. Nach 40 Minuten konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Am gestrigen Sonntag fand im Nienburger Ortsteil Holtorf der traditionelle Neujahrsempfang der Kirchengemeinde statt. Neben Pastor Horst Seifert hielt auch Bürgermeisterin Cornelia Feske eine Ansprache. Im Norden Nienburgs hoffe man 2016 vor allem auf wegweisende Schritte zur Ortsumgehung, so Feske. Nach wie vor fordern wir die Umgehungsstraße B215 ein. Ende Januar wird der Verkehrswegeplan vom Bundestag auf den Weg gebracht. Wir wünschen uns natürlich oder fordern auch, dass wir an vordringlicher Stelle stehen. Das heißt nicht, dass in den nächsten 5 Jahren angefangen wird, aber 10 Jahre wäre schon ein realistisches Ziel. Der neue Rückblick-Ausblicks-Flyer der Gemeinde Landesbergen ist nun erhältlich. Auf 48 Seiten sind Bilder und Informationen rund um das Leben der dortigen Menschen und Vereine zusammengetragen. Das Heft ist unter anderem im Landesberger Rathaus erhältlich. Und wir kommen noch zum Sport. Bei der diesjährigen Ausgabe des ASC-Fußball-Hallenturniers konnte die Spielerauswahl Nienburger Jungs wie auch schon im vergangenen Jahr den Titel gewinnen. In einem spannenden Finale setzte sich die Truppe um Thailand-Profi Björn Lindemann mit 4:2 gegen Kreisliga-Herbstmeister Mönchehagen durch. Guten Start ins neue Jahr, so wünscht man sich das und hat Spaß gemacht. Ich meine, wir haben eigentlich, denke ich mir, ganz gute Jungs dabei, die auch ein bisschen kicken können und darum, halt, da ist es am Anfang immer ein bisschen holprig, aber nachher hat man ja gesehen, dass wir doch ein bisschen kicken können und ja, wie gesagt, war ein schönes Finale und ich hoffe, es wird jedes Jahr besser. Den dritten Platz sicherte sich der ASC Nienburg mit einem 3:1 über den Landesberger SV. Das waren die lokalen Themen zur halben Stunde.